8 Uhr abends. Für Millionen Menschen, jeder in seiner kleinen, selbst erschaffenen oder erduldeten Welt, geht ein kalter, nebliger Tag zu Ende. Es ist Mittwoch, der 3. Februar. Für René Maugras allerdings gibt es weder Tag noch Stunde. Er befindet sich in einem tiefen Loch. Die Glocken von Bicêtre. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon. Es ist dunkel wie auf dem Meeresgrund und ohne Verbindung zur Außenwelt. Das erste Zeichen, das von außen zu ihm dringt, sind klingende Ringe, die sich immer weiter ausdehnen und immer fernere Wellen bilden. Er erkennt diese Wellen und möchte ihnen am liebsten zulächeln. Als Kind lauschte er oft den Kirchenglocken von St. Etienne, die klingende Ringe, konzentrische Kreise in die Luft warfen. Auch hier gibt es Glocken. Maugras versucht nicht, die Schläge zu zählen, dafür ist er zu träge. Auch diese Trägheit ist ihm nicht unbekannt. Genau wie damals, als er aus der Schule ins Krankenhaus gebracht wurde und ihm, während er sich brüllend wehrte, eine Maske aufs Gesicht gepresst und der Blinddarm entfernt wurde. Bin ich vielleicht immer noch der kleine 8-jährige Junge? Dann hätte er unter Narkose fast 50 Lebensjahre geträumt. Das ist natürlich nicht wahr und er weiß, dass es nicht wahr ist. Etwas ist seltsam. Er will die Augen aufschlagen, lässt das Gehirn einen Befehl an bestimmte Nerven senden, aber die Augenlider rühren sich nicht. Ist gar nicht tragisch, eher komisch. Er hat keine Schmerzen, keine Probleme, keine Verantwortung. Seine Gliedmaßen sind wie ausgeleiert. Er hat sie nicht in der Gewalt. Momente später will er schreien, um Hilfe rufen. Sein Mund öffnet sich. Er ist fast sicher, dass er den Mund weit öffnet, aber es kommt kein Ton heraus. Sein Körper ist schweißbedeckt, seine Stirn feucht, ihn friert. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung. Alles läuft gut. Die Stimme. Er kennt sie. Und plötzlich kann er auch sehen. Nicht nur ein Gesicht und eine weiße Haube, sondern auch ein Zimmer mit grün gestrichenen Wänden. Neben dem Bett steht Besson d'Argolé. Es ist nichts Ernstes, René. Mit dem er seit 30 Jahren befreundet ist. Alle Untersuchungen bestätigen das. Besson ist Professor und lehrt an der Universität Pathologie. Wir machen noch ein paar weitere Tests. Das ist lästig, aber leider unmöglich. Er fühlt ihm zerstreut den Puls. Wundere dich nicht, wenn... Doch, er wundert sich. Denn er hat soeben den Mund geöffnet, weil er sagen wollte, es tut mir unendlich leid, mein Lieber, dass ich dir deinen Abend verderbe, aber er hat keinen Ton herausgebracht. Nicht einmal ein Röcheln. Nur etwas wie ein Pfeifen oder vielmehr Glucksen. Immer wieder bläht sich seine Wange auf groteske Weise, als versuchte ein Kind, Pfeife zu rauchen. Du wirst vermutlich ein paar Tage nicht sprechen können. Du vertraust mir doch, oder? Du weißt, dass ich dich nicht belügen werde. Gleich wird Audouin vorbeikommen. Er ist eine echte Kapazität auf dem Gebiet der Neurologie. Das wird er sein. Die beiden Männer geben sich die Hand und sehen sich stumm an, als bedürfe es keiner Worte. Oder als hätten sie diese Szene lange geprobt. Sie sind ganz ruhig. Das ist gut. Wir müssen ihnen noch ein wenig wehtun und dann werden sie friedlich schlafen. Man spricht zu ihm wie zu einem Menschen. Gleichzeitig behandelt man ihn wie einen Gegenstand. Die junge Schwester schlägt die Decke zurück und beschämt stellt er fest, dass er unten nackt ist. Zwischen den Beinen hat er eine Urinflasche wie ein Greis, der sich einnässt. Audouard nimmt eine Spritze vom Tablett und sticht ihm damit in den Hintern. Ich spüre nichts. Nicht, dass er besorgt wäre. Im Gegenteil, er war nie so gleichgültig. Es musste so kommen. Er hat immer gewusst, dass es so kommen würde, und ehrlich gesagt ist er erleichtert. Seit langem, vielleicht schon immer, war er auf eine Katastrophe gefasst. Jetzt ist es vorbei. Die Sonne scheint ins Zimmer, in dem Besson an Renés Bett sitzt und eine Zigarette raucht. Du hast den Schock gut überstanden. Ich sehe es an deinem Blick. Du erinnerst dich wohl an nichts? Er möchte antworten, doch. denn tatsächlich erinnert er sich gerade. Sie waren fast alle im Grand Vefour zusammengekommen. Clabot, der Anwalt, Julien Marel, Mitglied der Académie Française, Coffé, ebenfalls Mitglied der Académie, und Cherbu. René war aufgestanden, um bei seiner Zeitung anzurufen. Das Telefon befindet sich zwischen der Damen- und der Herrentoilette. Du bist weggegangen, als der Likör serviert wurde. Etwa 10 Minuten später hatte ich Clabot auf der Herrentoilette bewusstlos vorgefunden. René sieht sich in dem engen Raum auf den Fliesen liegen. Sieht, wie er sich verzweifelt bemüht, nicht etwa aufzustehen oder um Hilfe zu rufen, sondern seine Hose zuzuknöpfen. Ich sehe mich von außen. Merkwürdig. Ist eine solche Spaltung möglich? Ich will dir nicht verschweigen, dass du uns einen gehörigen Schrecken eingejagt hast. Gleich nachdem ich festgestellt hatte, dass es sich um eine Hirnembolie handeln könnte, habe ich dich hier einliefern lassen. Übrigens hat die Lumbalpunktion gestern ein klares Ergebnis erbracht. Kein pathologischer Befund. Das bedeutet, wir haben es mit einem schlichten Ictus apoplecticus zu tun. Also, hörst du mir eigentlich zu? René ist vollkommen gleichgültig. Als ginge ihn das, was in diesem kleinen Zimmer passiert, nichts an. Es ist, als ob er eine unsichtbare Grenze überschritten hätte. Ich habe eine Privatschwester für dich aufgetrieben, Mademoiselle Blanche. Du kannst ihr voll vertrauen. Sie hat früher in meiner Abteilung gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Was den Heilungsprozess sicher positiv beeinflusst. Armer Besson, streng dich doch nicht so an. René öffnet die Augen, um ihm zu zeigen, dass ihm alles vollkommen egal ist. Maugras kennt seinen Freund als den großen Veranstalter von Abendgesellschaften, als den interessierten Pariser, dem man auf jeder Premiere begegnet, als Gourmet, als literarisch Gebildeten. Nie hat er ihn sich so vorgestellt, wie er ihn jetzt sieht, an einem Bett sitzend, beharrlich bemüht zu überzeugen, sich fragend, durch welchen Spalt er zu dem Geist eines Kranken vordringen kann. Man wird dir eine Spritze geben, die dich für einige Stunden schlafen lässt. Maugras protestiert nicht, er ist niemandem böse, auch dem Schicksal nicht. Er will nur bald die versprochene Spritze bekommen und in Schlaf versinken. Und vielleicht die klingenden Ringe der Glocke wiederfinden. Er hat keine Lust zu kämpfen. Wozu auch? Die Nacht beginnt zu weichen und auf die Fensterscheiben legt sich der Nebel. Anders als seine Umgebung annimmt, ist Maugras nicht verzweifelt. Im Gegenteil. Er könnte schwören, dass er noch nie eine vergleichbare Heiterkeit erlebt hat. Eine besondere Heiterkeit, auf die er nicht gefasst war. Wie hätte er noch am Dienstagmorgen reagiert, wenn man ihm gesagt hätte, in wenigen Stunden wirst du plötzlich aufhören, ein normaler Mensch zu sein. Du wirst nicht mehr gehen können, du wirst nicht mehr sprechen können, du wirst nicht mehr schreiben können. Ich bedauere nichts. Er ruft sich sein früheres Leben ins Gedächtnis. Und es überrascht ihn, dass er dieses Leben geführt hat, dass er ihm Bedeutung beigemessen hat, dass er ein Spiel gespielt hat. Wie kindisch. Er war immer in Eile. Seit vielen Jahren ist er in Eile. Er nimmt sich nicht die Zeit, das Geschehen auf der Straße zu beobachten. Er merkt kaum, ob die Sonne scheint oder ob es nach Regen aussieht. Im Fond des Wagens arbeitet er, wirft einen ersten Blick in die Morgenzeitungen und kreuzt Artikel mit Rotstift an. Ah, guten Tag, Herr Direktor. Guten Morgen, Monsieur Maugras. Guten Morgen, Monsieur Maugras. Er ist ein bedeutender Mann. Verleger der größten Pariser Tageszeitung. Seine Gesten, die Stimme, die Art, wie er seine Gesprächspartner ansah, waren die eines bedeutenden Mannes. Guten Tag, Herr Direktor. Guten Morgen, Monsieur Maugras. Minister riefen ihn an. Jeden Sonntag empfing er Parteivorsitzende, Bankiers, Mitglieder der Akademie, berühmte Schauspielerinnen auf seinem Anwesen in Arnville. Hallo. Hallo. Sein Chefredakteur, Fernand Collère, war ihm zutiefst ergeben. Zumindest glaubte er das immer. Bis jetzt. Wie naiv ich war. Am Dienstag, als man ihn in die Klinik brachte, hatte Collier bestimmt in fieberhafter Eile eine neue Titelseite vorbereitet. Vielleicht mit schwarzer Umrandung für einen Nachruf auf ihn. Am Mittwochabend. Maugras war aus dem Nebel seiner Narkose noch nicht ganz wieder aufgetaucht, erschien er bei ihm im Krankenhaus. Du jagst deinen Kollegen ja einen schönen Schrecken ein. Er ist nicht aufrichtig. Ich dachte, es ist in deinem Sinne, wenn ich deinen kleinen Unfall nicht erwähne. Ich habe auch die Kollegen angerufen und sie gebeten, nichts darüber zu bringen. Alle sind sie unaufrichtig. Auch seine Frau, Lina, saß gestern mit Blumen an seinem Bett. Bislang wurde mir verboten, dich zu besuchen. Professor Audouin scheint strikte Anweisungen gegeben zu haben. Sie hatte gezögert, ihn zu küssen, und wie erwartet roch sie nach Alkohol. Es ist nicht ihre Schuld. Sicherlich hatte sie ein oder zwei Whiskys getrunken, bevor sie zu ihm aufbrach. Und er könnte schwören, dass sie auf der Fahrt zum Krankenhaus ihren Chauffeur vor der erstbesten Bar hatte halten lassen, um sich dort noch einen weiteren zu genehmigen. Ich habe sie erwählt und ihr meine Lebensart aufgezwungen. Seit mehreren Jahren bewohnten sie eines der Appartements im Hotel Georges V, in dem Flügel, der Langzeitgästen vorbehalten ist. Lina war dadurch von allen Haushaltssorgen befreit, die sie zuvor in einen regelrechten Nervenzusammenbruch geführt hatten. Es ist allein meine Schuld. Um ihn herum beginnt sich die Welt zu rühren. Mülleimer werden auf den Gehsteig gezogen. Aus den Küchen im Erdgeschoss hallt das Klappern riesiger Töpfe herauf. Seit mehreren Minuten huschen Schatten hinter der Glastür vorbei. René entdeckt die Abläufe im Krankenhaus. Mein Gehirn ist also schon weniger träge als zuvor. Josepha, die Nachtschwester, hat seinen Puls gemessen und dann das Zimmer auf Zehenspitzen verlassen. Unter ihrer Schwesterntracht ahnt man einen fülligen, strammen Körper und der gestärkte Stoff spannt über prallen Brüsten. Das beängstigende Zucken von Renés Wange hat aufgehört. Unter der Decke kann er die Finger der linken Hand bewegen, den Ellbogen beugen, das linke Bein. Er nutzt aus, dass er alleine ist und beginnt zu sprechen. Er bringt einen hellen Ton heraus, der an das Miauen einer Katze erinnert. Guten Morgen. Ich hörte, Sie hatten eine gute Nacht. Wenn Sie brav sind, bringe ich Ihnen später etwas Orangensaft. Warum spricht Mademoiselle Blanche zu mir wie zu einem Kind? Professor Audouin macht im Saal gleich Visite. Er ist zu einem Ding geworden. Wäre Besson d'Argolais nicht sein Freund, hätte wohl niemand mit ihm über seine Krankheit gesprochen. Man hätte ihm nur den Rat gegeben, sich möglichst ruhig zu verhalten und Vertrauen zu haben. Er ist bald da. Am Freitag dauert die Visite nie lange. Keine Sorge, er bringt seine Studenten nie mit in die Privatzimmer. Professor Audouin kommt tatsächlich allein. Nun, dann wollen wir mal sehen. Er nimmt einen kleinen Hammer aus der Tasche, klopft ihm damit auf Knie und Ellbogen. Hat man ihm Saint-Tron gegeben? Gestern Abend um 9. Beginnen Sie heute Nachmittag mit den Übungen. Nicht länger als 5 Minuten, 3-mal täglich. Er scheint Maugras Blick auszuweichen. Der Krankheit fühlt er sich gewachsen, aber den Kranken gegenüber ist er weniger sicher. Hat er versucht zu sprechen? Nicht, seit ich hier bin. Sagen Sie einige Silben. Und da wird Maugras von plötzlicher Furcht ergriffen. Schweiß tritt auf seine Stirn, er zögert, dann öffnet er den Mund. Es ist schon nicht mehr das Miauen von vorhin. Keine Angst, sagen Sie irgendetwas. Monsieur. Da sehen Sie es. Sie müssen üben, auch wenn es zunächst entmutigend ist. Warum machen Sie mich lächerlich und lassen mich rumstottern? Damit haben Sie nur erreicht, dass ihm zum Heulen ist. Aber er wird weder vor der Schwester noch vor sonst jemandem heulen. Lieber starrt er zur Decke. Ich muss sie mit Alkohol abreiben. Es ist Zeit, sie zu waschen. Für heute Nachmittag habe ich einen Termin mit dem Friseur vereinbart. Was sagt das Thermometer? Ich sehe heute Abend noch mal nach Ihnen. Sind Sie bereit für die Spritze? Sie müssen noch Ihren Orangensaft trinken. Man lässt ihn nicht in Frieden. Das ist Absicht. Sie wollen mich am Nachdenken hindern. Wahrscheinlich denken Sie, er wolle sterben. Dabei beschäftigt ihn das Sterben gar nicht. Er denkt ruhig daran, ohne Angst und Sentimentalität. Aber der Tod, der Geruch, das Zurechtmachen, die Verwesung, der Gedanke, dass er anderen diese Pein antun wird, ist entsetzlich. Das Beste wäre, wenn ihn nach einem letzten Seufzer anonyme Angestellte ins Krematorium bringen, ohne dass er von Menschen, die ihn gekannt haben, noch einmal gesehen wird. Lena wird zusammenbrechen und sich daran gewöhnen. Er ist nicht unentbehrlich. Er fragt sich, ob er nicht sogar ein Verhängnis für sie gewesen ist, ob sie als Witwe nicht sogar glücklicher sein wird. Von den Frauen, die einen Platz in seinem Leben gehabt haben, ist nur eine davongekommen, ohne Schaden zu nehmen. Ich muss nachdenken, in aller Ruhe. Er will nicht, dass man ihn aus seinem inneren Monolog herausreißt. Es handelt sich nicht um eine Gewissensprüfung. Er versucht auch nicht, Bilanz zu ziehen. Es ist, als blättere er in einem Bilderbuch, ohne sich um die Chronologie zu kümmern. Der Quai Berigny in Fécamp. Das war 1923. 5 Jahre nach dem Ende des Krieges, 10 Jahre nach dem Tod seiner Mutter. Er war 17 und hatte sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Seit einigen Monaten war er Korrespondent des Phare du Havre und trug einen Presseausweis mit sich. Er sieht alles genau vor sich. Die Masten und die Rahen, die schwarzen Motorboote. Es war Anfang November, die Neufundlandfischer kehrten zurück. Der Himmel war regenschwer, das Wasser im Hafen fast schwarz. Mein Vater, im Matsch der Quais, in seinen gewachsten Holzpantinen. Er hatte den sanften, ernsten Ausdruck eines pflichtbewussten Mannes. Er war kein leitender Mitarbeiter, sondern nur ein kleines Rädchen, betraut mit den schriftlichen Arbeiten. Und er verdiente weniger als die Matrosen. Genau an jenem Morgen hatte René plötzlich eine Mutlosigkeit überfallen, die ihm unheilbar erschien. Er blickte auf die kleine graue Stadt, die Werft, das Meer in der Ferne, dessen Wellen sich gleichgültig hoben und senkten, und schließlich auf seinen Vater, der seine Demut und Mittelmäßigkeit mit ruhiger Zufriedenheit trug, und von einer Sekunde zur nächsten war ihm die Nutzlosigkeit von allem klar geworden. Die Welt ist ohne Bedeutung und ich gehöre nicht dazu. Werde vielleicht niemals dazu gehören. Er betrachtete sich von außen wie ein Fremder. Wozu das alles? Wozu leben? Seitdem hatte er mehrmals diese Leere empfunden. Selbst wenn er sich ganz verausgabte und sein Erfolg besonders spürbar war. Wozu jeden ersten Dienstag im Monat Leute treffen, die mir nichts bedeuten? Jeden Monat stellte ein anderer das Menü zusammen und zahlte die Rechnung. Längst hatte sich ein Wettbewerb zwischen ihnen entwickelt. Wer lässt das ausgefallenste Mahl auf Tischen und das teuerste? Nun, mein Lieber, was macht dein Stück oder dein Roman oder dein Geschäft oder dein Landhaus oder die Villa in Cannes, in Saint-Tropez? 3 von ihnen fehlten schon. Bald würden sich die Reihen noch schneller lichten. Ist die Reihe jetzt an mir? Muss er jetzt seinen Platz an der Tafel räumen? Lohnt das Leben wirklich die Mühe? Leben wofür? Für die Zeitung? Für 2 Wochenblätter, die dem schlechten Geschmack des Publikums schmeichelten? Für den Rundfunksender, in dem er Vorsitzender des Verwaltungsrats war? Für die Sonntage in seinem Landhaus? Für sein Appartement im Georges V, das bei allem Luxus so unpersönlich war wie ein Bahnhof oder Flughafen? Mein Leben? Wenn der Mund ihm besser gehorchte, wäre er versucht zu lächeln. Nicht unbedingt ironisch, sondern mit einer gewissen Zärtlichkeit für den jungen Mann im billigen Mantel, der sich einen Schnurrbart hat wachsen lassen, um ernst genommen zu werden. Einen Moment bitte, ich frage ihn. Ihre Frau ist am Apparat und fragt, ob es Sie freuen würde, wenn Sie heute Nachmittag zu Ihnen käme. Er zögert. Lina hasst Krankenhäuser. Sie hält es für ihre Pflicht, ins Bicêtre zu kommen, weil es nun mal üblich ist, den bettlägerigen Ehemann zu besuchen. René schüttelt schließlich den Kopf. Bestimmt nicht. Dann sage ich ihr, Sie sind zu erschöpft. Als sie wieder hereinkommt, blickt sie versonnen und schaut aus dem Fenster. Sind Sie schon lange verheiratet? Er zeigt die 5 Finger der linken Hand und dann noch 2. Nach mehreren Minuten des Schweigens stellt sie eine weitere Frage. Lieben Sie sie? Sein Schweigen überrascht sie. Als sie sich zu ihm umwendet, nickt er. In Wirklichkeit ist das wahr und zugleich nicht wahr. Weder Lina noch er wissen, wie sie zueinander stehen. Erst vor 2 Monaten ist es zu einer heftigen Szene gekommen, als sie betrunken von einem der Abendessen zurückkamen. Es spielt keine Rolle, was sie sich gesagt haben. Beide waren überzeugt, dass der jeweils andere das eigene Leben verdorben habe. Zum ersten Mal war das Wort Scheidung gefallen. Und zum ersten Mal meinte er, in den Augen seiner Frau Hass zu sehen. Seitdem gehen sie sich aus dem Weg. Lina trinkt immer mehr. Er befürchtet eine neue Depression. Ihr Blick jagt ihm Angst ein. Es ist der Blick eines gehetzten Menschen. Sie ist vor etwas auf der Flucht. Ist nicht auch er schon sein ganzes Leben vor etwas auf der Flucht? Eine ganze Weile sind Mademoiselle Blanche und er völlig reglos. Dann kommt Besson beschwingt ins Zimmer. Na, was ist denn hier los? Ganz entmutigt? Deine Frau hat mich gerade angerufen. Sie macht sich Sorgen, weil du sie heute nicht sehen willst. Ich habe ihr erklärt, dass dein Zustand noch bis zum 8. Tag starken Schwankungen ausgesetzt ist. Das schon wieder. Sie wissen genau, wie es um mich bestellt ist. Mademoiselle Blanche verlässt diskret das Krankenzimmer. Um mich herum sind lauter Verschwörer. So, jetzt wollen wir uns mal unter 4 Augen unterhalten. Audemars ist nicht zufrieden mit dir. Er findet, du arbeitest nicht mit. Dabei weißt du doch, dass es für einen Arzt schwer, wenn nicht gar unmöglich ist, seinen Patienten zu heilen, wenn der ihm nicht dabei hilft. Monsieur Maugras, sind Sie anwesend? Gib zu, du misstraust uns in allem, was wir sagen. Was habt ihr mir denn bis jetzt schon groß gesagt? Ich habe dir gestern die verschiedenen Arten der Hemiplegie erklärt. Aber du hast trotzdem noch was im Hinterkopf. Glaubst du? Du hast einen Gehirntumor. Ich wette, du denkst an unseren Freund Jublin. Maugras schüttelt den Kopf. Möchtest du genaueres dazu wissen? Bloß das nicht. Hör mir gut zu, René. Ich gebe zu, dass wir uns am 1. Tag und auch noch in der 1. Nacht große Sorgen gemacht haben. Darum wollte Audouin dich lieber hier bei sich haben, obwohl du in Auteuil mehr in deiner eigenen Welt gewesen wärst. Irrtum. Ich bin nirgends in meiner eigenen Welt. Dein Puls war bei 60, das hat uns beruhigt. 2 Tage lang hast du nichts von dem mitbekommen, was um dich herum vor sich ging. Und dann hattest du nur vage oder verzerrte Wahrnehmungen. Zunächst haben wir dir Neutrophilin injiziert. Deine Cholesterinwerte sind mit 220... Sind Sie anwesend? Monsieur Maugras. Was den Blutzucker betrifft. Und deinen Blutdruck? Monsieur Maugras. Bei den Spritzen, die dir friedliche Nächte verschaffen sollen, handelt es sich um Santon, einen Gerinnungshemmer. Besson spricht von Tumoren und röntgenologischen Kontrastdarstellungen des Gehirns, während René ihm bloß eine einzige Frage stellen würde. Bist du mit dir zufrieden? Bist du im Reinen mit dir? Glaubst du an die Bedeutung, die du dir gibst? An deinen Ruf, deine Auszeichnungen, an deine Wohnung voll erlesener Möbel und Kunstwerke? Ist nicht das, was wir alle tun, nur Flucht? Ist uns bewusst, dass wir was verraten haben? Was denn verraten? Er weiß es selbst nicht. War es damals bloß Zufall, dass Besson die Tochter seines Chefs geheiratet hat? Hat er von all den jungen Mädchen, denen er je begegnete, gerade diese eine geliebt? Könnte er versichern, dass Kalkül bei seiner Wahl keine Rolle spielte? Dank seines Schwiegervaters wurde er mit 32 Jahren Leiter der psychiatrischen Abteilung. War es wieder bloß Zufall, dass er auf allen Theaterpremieren anzutreffen war und sich allmählich einen Platz in der Pariser Gesellschaft eroberte? Audouin und ich, auch die Schwestern, die sich um dich kümmern, deine Frau, wir alle haben den Eindruck, dass du nicht gesund werden willst. Und dass du uns feindlich gesonnen bist. Nicht feindlich. gleichgültig, aber auch das ist nicht das richtige Wort. Er sieht sie anders, als sie sich selbst sehen. Er hat nicht mehr die gleichen Probleme wie sie. Er hat sie hinter sich gelassen. Nachdem Besson gegangen war, fragte sich Maugras, welche Bemerkung von ihm ihn am meisten getroffen hatte. Du arbeitest nicht mit. Es sind nicht genau die Worte, aber dem Sinn nach erinnern sie ihn an seinen Mathematiklehrer. Sind Sie anwesend, Monsieur Maugras? Er hatte recht. René war wieder mal mit seinen Gedanken ganz woanders. Sie gewähren uns Ihre physische Gegenwart, aber Sie verweigern uns die Beteiligung am Unterricht. Bei allem guten Willen ist es mir unmöglich, Ihnen Mathematik beizubringen, wenn Sie nicht mitarbeiten. Er konnte nichts dafür. In seinem Zeugnis standen Bemerkungen wie mangelhafte Konzentration, unzureichende Bemühung, fehlender guter Wille. Sie lassen mich nicht aus den Augen, verfolgen jede Bewegung meiner Lippen, trotzdem vermute ich, dass Sie den letzten Satz, den ich gesagt habe, nicht wiederholen können. Ist jemand gestorben? Besson hatte ihren Freund Jublin erwähnt. Unwichtig, dass Jublin einen Gehirntumor gehabt hatte. Nicht das physische Leiden ist entscheidend. Das Wesentliche ist, dass er diese ganz besonderen 5 Jahre erlebt hat, um die ihn René fast beneidet. Jublin musste sich der Gruppe um 1928 angeschlossen haben. Er lebte gewissermaßen im Café. Niemand hätte sagen können, wo er wohnte, wovon er lebte. Man dachte, er sei unverheiratet, ziehe als Bohemian von einem Zimmer zum nächsten oder lebte als Junggeselle in einer pittoresk unordentlichen Wohnung. Wo ist mein Mann? Alle waren erstaunt, als im Krankenhaus dann eine pummelige, schlecht gekleidete Frau auftrat. Maugras hatte Jublin in der Zeit seiner Erkrankung 2-mal in seiner bürgerlichen Wohnung in der Rue de Rennes besucht. Das erste Mal war es zu früh. Sie dürfen es ihm nicht übel nehmen. Er ist allen dankbar, die sich nach ihm erkundigen. Aber er möchte lieber allein sein. Später wünscht er sich vielleicht wieder Gesellschaft. Das zweite Mal wurde er hereingebeten von einer Stimme, die er kaum wiedererkannt hätte. Komm rein. Jublin in einem Rollstuhl mit einer Decke über den Beinen. Und sofort setzte sich seine Frau neben ihm, als ob sie ihn schützen wolle. Nun, mein Lieber, erschreckt dich mein Gerippe so? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass die Stadt Paris... Sag bloß, man verleiht mir eine Medaille. Stimmt, genau. Das... Das bedeutet, ich bin am Ende. Mach dir nichts draus. Ich bin darauf gefasst. Sehr nett von diesen Herren, denn ich habe nichts für sie getan. Schade, dass sie erst im letzten Augenblick auf die Idee kommen. Erinnere dich nur an die Liste der Laureaten. Reg dich nicht auf, Charles. Keiner von uns hat ihn je Charles genannt. Diese Medaille ist sozusagen die letzte heidnische Ölung. Ich schlage sie aber nicht aus. Das Geld wird meiner Frau nützlich sein. Jublin ist im Frühling darauf gestorben. In der Einsamkeit dieser in ihrer Gewöhnlichkeit fast lächerlichen Wohnung hat er seine besten Gedichte geschrieben, mit der linken Hand. Nicht nur seine besten Gedichte, vielleicht sogar die besten Gedichte der letzten 50 Jahre überhaupt. Seine Frau lebt noch immer in derselben Wohnung. Dort ist alles so geblieben, wie es war. Jedes Buch, jeder Gegenstand hat seinen alten Platz. Auch die Pfeife, die sie ihm immer gestopft und angezündet hat. Sie arbeitet, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Maugras hat ihr angeboten, sie bei der Zeitung zu beschäftigen. Sie entschied sich für einen Job als Kassiererin, 100 Meter von ihrem Zuhause entfernt. Hätte ich Jublin sagen sollen, dass ich ihn beneide? Wo ist Lina in diesem Augenblick? Es spielt keine Rolle, auch nicht, ob sie sich gerade betrinkt. In seinem Leben gibt es keine Rue de Rennes, auch keine rundliche, schlichte Frau, auch keine Gedichte, die die Menschen weiterhin lesen werden. Er hat die Augen geschlossen. Er merkt auch nicht, dass Mademoiselle Blanche sich beunruhigt über ihn beugt. Weinen Sie? Als er am anderen Morgen erwacht, ist er verschwitzt. Ihm ist heiß. Sein Nacken ist so steif, dass er kaum den Kopf wenden kann, um sich zu vergewissern, dass Josepha auf dem Klappbett liegt. Sie hat den oberen Teil ihres Kittels aufgeknöpft. Ihre Brüste sind nur halb bedeckt. Sie ist mehr Weib als Mademoiselle Blanche. Sie braucht einen Mann. Bestimmt schläft sie mit einem, gibt sich ihm leidenschaftlich hin, ohne sich mit komplizierten Gefühlen zu belasten. Ich will mit dir schlafen. Wenigstens einmal. Josepha verkörpert einen der beiden entgegengesetzten Frauentypen, die ihn immer angezogen haben. Ehrwürdiger Vater, ich habe gesündigt. Noch immer, wenn er an die Liebe denkt, möchte er die Worte des Katechismus benutzen. Das Werk des Fleisches. Als ihn mit 15 Jahren die sexuelle Begierde allzu sehr quälte, ist er mehrere Abende um das Bordell beim Hafen herumgeschlichen. Wer kommt denn da? Er war so aufgeregt, dass er wünschte, Madame Jeanne fände ihn zu jung. Aber schließlich lächelte sie. Odette, Kundschaft für dich. Für den jungen Mann nach oben. Vielleicht ist es die deutlichste Erinnerung seines Lebens. Die Frau auf der Bettkante. Ihre wie zu einem Opfer gespreizten Beine. Die fahle Haut mit dem Haarbüschel, von dem er die Augen nicht abwenden konnte. Andern Tags hat er gebeichtet und dann wochenlang in der quälenden Angst gelebt, er könnte sich angesteckt haben. Und doch ist er wieder hingegangen. Wieder und wieder. Ehrwürdiger Vater, ich habe gesündigt. Im Grunde hat er als junger Mann in Fécamp nur solche Frauen kennengelernt. Haben Sie gut geschlafen? Brauchen Sie etwas? Josepha dreht sich kaum weg, als sie ihre Strümpfe an den Strumpfhaltern befestigt. Ich bin ein Greis für Sie. Ich bin spät dran heute Morgen. Mademoiselle Blanche ist bestimmt schon da. Alles zählt. Nichts geht verloren. Das hat der Abbé Vinage immer gesagt. Aber wenn das stimmt, müsste er dann nicht auf tiefere Spuren in sich stoßen, anstelle der wenigen Bilder, die ihm zu seiner Verwunderung eher einfallen als andere. Für ihn ist nichts klar, nichts geordnet. Alles verwirrt sich, auch der Faden der Zeit. Ich will Klarheit über mein Leben. Er muss zwar keine Beichte ablegen, keine Aussage unter Eid, aber trotzdem, er hat geschwindelt. Er hat versucht, ein Bild auszulöschen. Das Haus am Hafen. Ich im Schatten. Ein betrunkener Mann mit Seemannsmütze. Mein Vater. Der Vater ist zu der Zeit schon 10 Jahre Witwer. Und doch fühlt sich René beschmutzt. Und er läuft am ganzen Leibe zitternd die Case entlang, ehe er nach Hause zurückkehrt. Er ist nie wieder zu Madame Jeanne gegangen. Nein, er schwindelt wieder. Einmal war er noch dort. Von da an ist er nach Le Havre gefahren, wenn die Begierde zu groß wurde. Guten Morgen, Monsieur Maugras. Mademoiselle Blanche hat kalte Hände und ihr Haar ist feucht. Was für eine Sintflut. Und noch dazu der Wind. Ich musste kurz anhalten, weil ich durch die Windschutzscheibe nichts mehr sehen konnte. Sie schiebt die Urinflasche unter die Decke, das Thermometer in seine linke Achselhöhle und einen Augenblick lang sind ihre Gesichter so nah, dass ihre braunen Haare Renés Wange berühren. René weiß, dass er Fieber hat. Seine Augen glänzen bestimmt und seine Wangen sind gerötet. Aber Mademoiselle Blanche verliert kein Wort darüber. Wenig später kommen die Oberschwester und der Assistenzarzt vorbei, die sich nach einer Patientenbegutachtung flüsternd in eine Ecke zurückziehen. Ich bin in ihrer Gewalt. Das hat er längst gewusst, aber erst jetzt wird ihm klar, wie sehr. Alle drei drehen an den Kurbeln seines Bettes. Seine Beine werden stark angehoben, der Kopf abgesenkt. Zäher Schleim fließt ihm durch die Kehle. Ich will nicht operiert werden. Echte Angst packt ihn. Seine Hand verkrampft sich um die der Oberschwester. Haben Sie keine Angst. Professor Audouard hat schon damit gerechnet. Es kommt in 50% der Fälle vor. Sie haben eine leichte Entzündung der Luftröhre. Darum das Fieber. Nach wie vor ist es ihm egal, ob er stirbt. Nein, nicht ganz. Er schwindelt schon wieder. Er zieht es nur vor, hier zu sterben, bei Mademoiselle Blanche, als mit geöffnetem Schädel im Operationssaal. Der Professor wird Ihnen wohl eine weitere Dosis Penicillin geben und dann verschwindet diese kleine Entzündung. Auch Mademoiselle Blanche ist nervös. Endlich öffnet sich die Tür und Odoard erscheint. Er ist ganz in Weiß, trägt einen Kittel, der im Rücken zugebunden ist. Eine Maske hängt unter seinem Kinn. Öffnen Sie den Mund. Ich bin Ihnen ausgeliefert. Er steckt einen Metallgegenstand hinein, der vielleicht nur ein Löffel ist. Aber trotzdem fürchtet sich René davor. Alles erschreckt ihn an diesem Morgen. Keine Sorge. Wir befreien Ihre Luftröhre und die oberen Atemwege. Das ist nicht angenehm, aber es dauert nicht lange. Und dann spüren Sie eine große Erleichterung. Man hält ihn fest, wie einen Hund beim Tierarzt. Ein Apparat presst ihm den Kiefer nach unten und ein Schlauch wird in seine Kehle eingeführt. Er spürt, wie der Schlauch immer tiefer hinuntergleitet. Er möchte ihnen ein Zeichen geben, dass er gleich ersticken wird, dass er es nicht aushält, dass er keine Luft bekommt. Das sind die 10 oder 15 schlimmsten Minuten seines Lebens gewesen. Schlafen Sie ruhig weiter. Ich räume nur das Tablett ab. Ahnt sie, dass ich nicht schlafe, sondern nur so tue? René hat sich verschanzt und überlässt sich ganz seinen Gedanken. Auch um Mademoiselle Blanche zu strafen. Warum hat sich alles wieder so verfinstert? Alle in seinem Alter haben 3 verschiedene Welten erlebt. Der Vater, sein Großvater und die Freunde im Grand Vefour. Die Großväter trugen lange Bärte, Gehrock und Zylinder. Ihre Großmütter Kleider mit Puffärmeln, ihre Mütter sahen sie mit Dutt auf dem Kopf, ihre Väter mit einem Schnurrbart. Sie gingen nie ohne Spazierstock aus. Für ihn verschmilzt diese Zeit mit dem großen Krieg. Der erloschene Leuchtturm, das graue Küstenwachschiff, die blauen Scheiben der Gaslaternen. Die nächste Phase dauerte bis zum Zweiten Weltkrieg. Sie war heller, sonniger. Die Kleider waren kurz, die Frauen freier. Und er entdeckte Paris. Paris. Er konnte nicht genug bekommen vom Treiben auf den Boulevards. Waren wir damals glücklicher? Haben wir dem Leben weniger Bedeutung zugemessen? Hatten wir nicht das Gefühl, ein Spiel zu spielen? Oder liegt es bloß daran, dass wir jünger waren? Das Jahr 1940 hat sie in alle Winde verstreut. Die Grand Boulevards waren nicht länger das Herz von Paris. Einige waren in Konzentrationslagern umgekommen, andere galten als Kollaborateure und wagten nicht, sich zu zeigen. Diejenigen seiner Freunde, die sich oben hielten, wurden mächtige oder berühmte Männer. Verbindet sie einzig, dass sie diese 3 Epochen erlebt haben, die gleichen Erinnerungen bewahren, die gleichen Sehnsüchte? Vielleicht ist es immer so gewesen. Die Männer, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem jetzigen Alter waren, haben ihrerseits gewaltige Veränderungen erlebt. Sein Vater klagte nie. Lag das an der Zeit? Haben sich die kleinen Leute damals leichter in ihr Schicksal gefühlt? Irgendwann hatte sich sein Vater angewöhnt, immer später nach Hause zu kommen. Sein Schnurrbart roch nach Geneva. Er hat sich nicht betrunken, aber die Stunden in der Kneipe wurden ihm immer wichtiger und länger. Habe ich ihn geliebt? Zweifellos hat er das getan. Und doch entdeckte er schon als Junge, dass die Welt des Vaters enge Grenzen hatte. Dass seine Resignation vielleicht bloß der Dummheit entsprang. Mit 68 bekam er einen Anfall von Delirium tremens. Er lag in einem Krankenhaus zwischen anderen vegetierenden Greisen, ganz abgemagert. Warum bist du gekommen? Du hättest dich nicht herbemühen müssen. Du hast Wichtigeres zu tun. Hat er sich über meinen Erfolg gefreut oder fühlte er sich dadurch gedemütigt? Du bist glücklich, nicht wahr? Schön für dich. Es muss schließlich auch glückliche Menschen auf dieser Welt geben. Ich habe alles und er nichts. Nach einem Rückfall schwebte er einige Wochen zwischen Leben und Tod. Danach hat er das Trinken aufgegeben. Er ist 80 und klammert sich ans Leben. Warum? An seine Mutter hat er kaum Erinnerungen. Er sieht sie nur krank vor sich, in einem Korbsessel am Küchenherd. Er war 7 Jahre alt, als sie an Tuberkulose starb. Heute ist Samstag, der fünfte Tag seiner Krankheit. Ob Besson trotzdem nach mir sieht? Besson d'Argolais ist berühmt. Es vergeht kein Jahr, ohne dass ihm die Ehrendoktorwürde irgendeiner ausländischen Universität verliehen wird. Und er führt den Vorsitz bei medizinischen Kongressen auf der ganzen Welt. Man spricht viel von seinem Glück bei den Frauen. Angeblich stellt er den meisten seiner Patientinnen nach. Er kann es nicht lassen. So wie mein Vater nicht vom Wein lassen konnte. Maugras hat sich geirrt, als er glaubte, sein Freund bräuchte die Ehrungen, die eigene Männlichkeit. Darum geht es ihm. Er muss sie sich immer wieder beweisen. Bei ihm war sie nie sonderlich ausgeprägt. Die Frauen haben in seinem Leben nur eine Nebenrolle gespielt. Begeisterung empfand er allein für die Arbeit. Nicht, dass er impotent wäre, aber er ist weniger potent als die meisten Männer. Warum fühlt sich Lina bei mir nicht geborgen? Und warum guckt Mademoiselle Blanche mich oft so ungerührt an? Er kann die Augen nicht ewig geschlossen halten. Er bewegt sich jetzt auch ganz leise. Haben Sie gut geschlafen? Wo waren Sie diesmal? Ich wette, Sie waren sehr weit weg. Professor Besson hat angerufen. Er weiß über die Komplikationen heute Morgen. Er sagt, Sie sollen sich keine Sorgen machen. Im Augenblick interessiert er sich nicht für seine Gesundheit, sondern für die anderen. An deren Oberfläche muss er kratzen. Denn wenn es ihm gelingt, wird er sich selbst klarer sehen. Ist es überhaupt möglich, dass man sich selbst erkennt? Guten Tag, René. Lina stand im Chanel-Kostüm vor ihm. Sie hatte nicht angerufen, um zu hören, ob er sie heute sehen wollte. Ich störe dich hoffentlich nicht. Ihre Hände zittern. Wahrscheinlich hat sie erst ein Glas Whisky getrunken. Ihre Lebenskraft erwacht erst nach mehreren Gläsern. Sie sind allein im Zimmer? Und wie immer, wenn sie miteinander allein sind, empfinden sie beide ein Unbehagen, das sie zu verbergen suchen. Dir wird die Zeit doch bestimmt lang. Mein armer René. Zumal es dir jetzt besser geht. Soll ich dir nicht dein Radio bringen lassen? Vielleicht könnte man auch deinen Fernseher hier anschließen. Darf ich rauchen? Er nickt. Sie hat schöne haselnussbraune Augen. Sieh an. Obwohl es stark regnet, sind viele in ihren Autos unterwegs aufs Land. Wie im Frühling. Wenn sie doch nur bald wieder ginge. Könnte er sprechen, würde er zu ihr sagen: Einverstanden, meine Liebe, ich erlaube es dir. Weiß nicht, was ich tun soll. Marianne hat mich um 2 Uhr angerufen. Du kennst sie ja. Sie wollen alle den Sonntag in Condine verbringen. Marianne ist das Oberhaupt all jener, die einer bestimmten Lebensart huldigen. In ihrer Villa und ihrem Schloss auf dem Land versammelt sie Schriftsteller, Filmregisseure, Modeschöpfer, hübsche Mädchen, Homosexuelle. Beeil dich, sie wartet auf dich. Ich habe ihr gesagt, dass ich lieber in Paris bleiben würde, für den Fall, dass du mich brauchst. Warum sollte ich dich plötzlich brauchen? Du könntest mich morgen sehen wollen. Warum hat sie nicht genug getrunken, als sie herkam? Weil sie bei ihrem ersten Besuch gemerkt hat, dass er ihren Atem roch. Weil sie genau weiß, dass er immer alles errät. Mit der linken Hand findet er den Notizblock. Du kannst schon schreiben. Ich wette, in einer Woche kannst du sprechen, wie früher. Sie wusste schon, bevor sie herkam, dass er einverstanden sein würde. Er schreibt: Fahr. Weißt du, René, wenn ich mitfahre, dann mehr für Marianne als für mich. Ich möchte sie nicht im Stich lassen. Wenn sie mich einmal braucht. Sie braucht dich nicht. Dir graut nur davor, allein zu sein. Die Concierge weiß bereits, dass sie fürs Wochenende nach Condine fährt. Nun geh doch endlich. Bist du sicher, René, dass ich... Ja. Geh nur. Sei so gut und geh. Begreift sie denn nicht, dass es nicht der richtige Augenblick für ihn ist, über gewisse Dinge nachzudenken? Es ist, als würde tief in seinem Inneren vielleicht der Lebenstrieb ein gefährliches Problem fortschieben. Man soll ihm nicht seine Krankheit und vielleicht seinen Tod verderben. Ich brauche Frieden. Auch du brauchst ihn. Als er die Lider wieder aufschlägt, sieht er Mademoiselle Blanche. Sie hat erraten, dass etwas zwischen ihm und Lina nicht stimmt. Sind Sie traurig? Ein heftiges Kopfschütteln. So heftig, dass es ihn selbst überrascht. Erschöpft. Auch das ist es nicht. Gewiss, er ist erschöpft, aber nicht erst seit heute. Und nicht erst, seit er im Bicêtre ist. Er sieht den Regen fallen. Und das freut ihn, denn es gibt dem Zimmer etwas Intimes. Sie kennen sich allmählich, er und Mademoiselle Blanche. Hat auch sie bedauert, dass unsere Zweisamkeit heute gestört wurde. Sie wird sich fragen, wie er zu seiner Frau steht, was sie miteinander verbindet. Alle ihre Freunde fragen es sich. Manche blicken ihn dann mitleidig an. Sie irren sich. Ich liebe Lina. Er braucht sie ebenso sehr, wie sie ihn braucht. Seit 5 Tagen liegt er im Bett. Im Grunde mit der Gewissheit, nicht wieder aufzustehen, und versucht, sich zu begreifen, sich endlich eine Meinung über sich selbst zu bilden. Es sind eher Fragen. Immer wieder stellt er sich Fragen und sucht nach Antworten. Tue ich Ihnen weh? Nein? Heben Sie den linken Arm. Etwas mehr. Ja, noch mehr. Sehr gut. Und jetzt versuchen Sie, die Finger der rechten Hand zu bewegen. Atmen Sie. Durch den Mund. Tief. Ausgezeichnet. Die Luftröhre ist wieder ganz frei und die Bronchien auch. Ich wüsste wirklich nicht, wieso Sie noch länger in einer so unbequemen Lage bleiben sollten. Sie können das Bett wieder gerade stellen, Schwester. Das sagte der Arzt zu Angèle, die ihn diesen Sonntagmorgen betreute. Mademoiselle Blanche ist aufs Land gefahren wie die anderen. Sie hat mich gebeten, sie zu vertreten. Es versetzt ihm einen Stich, dass Mademoiselle Blanche ihm nichts davon gesagt hatte. Sie hat mich verraten. Von jetzt an wird Ihre Genesung immer schneller voranschreiten. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Wenn Sie mich brauchen, Angèle weiß, wo ich zu finden bin. Ist Ihnen kalt? Kann ich das Fenster öffnen? Nein. Er hat Nein gesagt. Ich frieche nicht. Er hat gesprochen. Er kann sprechen. Tränen steigen ihm in die Augen. Er würde am liebsten lachen. Monsieur, Sie machen ja tolle Fortschritte. Wissen Sie was? Ich hole Ihnen ein schönes Püree mit ein bisschen Fleischsaft. Spätestens morgen brauchen Sie den Tropf nicht mehr. Ich habe keinen Hunger. Na, gleich bekommen Sie welchen. Ich kann sprechen. Es war kein Zufall. Er weiß nicht mehr, was er denken soll. Ich spreche. Ich spreche. Er spricht nicht nur. Ich spreche. Er wird auch essen. Dabei war ich mir so sicher, dass es aus und vorbei ist. Ich spreche. Guten Morgen. Sagen Sie doch etwas. Was? Dass Sie mir nicht böse sind, weil ich meinen freien Tag genommen habe, ohne Ihnen etwas davon zu erzählen. Verzeihen Sie, ich hätte es Ihnen am Samstag sagen müssen, aber ich fürchtete, Sie hätten dann eine schlechte Nacht. Sie holt aus ihrer Tasche eine Tüte Wiener Mandeln. Ich war gestern bei meiner Schwester zur Taufe ihres dritten Jungen. Ich bin die Patentante. Er hat sich umsonst gequält. Gestern noch hatte er sie sich absichtlich in erotischen Stellungen vorgestellt. Mit einem Mann. Ich habe offenbar das Bedürfnis, sie zu beschmutzen. 36,6. Ihr Puls ist normal. Bewegen Sie Ihre Finger. Aber ja, Sie können es. Sie nimmt seine beiden Beine, zieht sie aus dem Bett, dreht seinen Oberkörper und legt einen Arm um seine Schultern. Lassen Sie mich nur machen. Haben Sie keine Angst. Er erkennt seine eigenen Beine kaum wieder. Er hat fast keine Waden mehr. Versuchen Sie, sich aufrecht zu halten. Morgen wird es schon besser gehen. An sie gelehnt spürt er ihre warme Brust an seiner Schulter und bekommt eine Erektion. Verzeihen Sie. Das macht nichts. Ich bin es gewohnt. So, das genügt doch für heute. Geht das nicht alles zu schnell? Er hat das Gefühl, nicht hinterherzukommen. Sie wollen mich loswerden. Es ist der erste Schritt einer erzwungenen Rückkehr unter die Menschen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie mich zu früh ins Leben zurückjagen. Was sucht er eigentlich im Nebel seines Halbschlafs? Vor welchen Schatten ist er geflüchtet? Lange hat er gefürchtet, ein Versager zu sein. Er kennt viele gescheiterte Existenzen. Die Redaktionen ziehen sie an, wie sie die Verrückten anziehen. Man unterscheidet sie übrigens nicht gleich, denn alle kommen mit prächtigen Vorschlägen. Ich habe kein Talent. Seine Mitarbeiter wissen genau, dass er keine guten Artikel schreiben kann. Hat er sich nicht darum von Anfang an auf Klatschberichte spezialisiert? Man spricht von seinem unfehlbaren Gespür. Die Feinfühligen nennen es schlechten Geschmack. Es ist zu viel. Er stößt auf bedrückende Wahrheiten. Er spürt, dass er darin versinkt. Noch ehe er die Augen aufschlägt, sagt er: Ich habe Durst. Das ist nicht wahr. Aber er muss wieder an die Oberfläche gelangen und Mademoiselle Blanches beruhigendes Gesicht sehen. Wenn Sie auf dem Nachhauseweg noch an einem offenen Schreibwarenladen vorbeikommen, würden Sie einen Notizkalender für mich besorgen? Haben Sie vor, zu arbeiten? Nein. Einen dicken Notizkalender? Das ist egal. Er wird nicht viel schreiben. Hier und da ein Wort, das nur er verstehen kann. Diesen Montag, den 8. Februar, seinen 6. Krankenhaustag, wird er verbringen, ohne zu wissen, dass er das Ende einer Lebensphase markiert. Die Menschen um ihn herum wissen es. Vielleicht fühlt er sich deshalb so unbehaglich. Seit einer Woche ist er auf der Suche nach etwas. Er ist bereit, seine Schuld anzuerkennen. Aber welche? Wussten Sie, dass Professor Besson d'Argolais Sie sehr bewundert? Er staunt über Ihre ungeheure Energie. Er sagt, Sie hätten eine irrsinnige Arbeitskraft. Ach ja. Wieder einmal möchte er ihr anvertrauen, dass ihm nichts daran liegt, wieder gesund zu werden. Dass er Angst davor hat. Aber das wäre ihr gegenüber nicht nett. Und er bringt es nicht fertig, jemanden bewusst Kummer zu machen. Vielleicht der Sonne wegen, des prächtigen Rots, das er von seinem Bett aus betrachtet, sind die beiden Geschichten, die er sich an diesem Montag erzählt, satt von Licht, Wärme und Wohlbehagen. Wie wäre es, wenn wir morgen aufs Land fahren? Das hat er damals seine erste Frau Marcel gefragt. Und andern Tags sind sie in aller Frühe mit dem Zug nach Orléans gefahren, um die Loire zu sehen. Warum habe ich eine Flasche Weißwein eingesteckt? Ich trinke doch fast nie. Keine Erinnerung an den Fußweg, den sie dann nahmen. Sie haben sich verlaufen. Marcel taten die Füße weh. Ich sehe keine Loire. Weit und breit nicht. Aber plötzlich lag sie vor ihnen, klar und funkelnd, mit ihren Sandbänken und Kieselsteinen. Sie hatten Durst und tranken den lauwarmen Wein aus der Flasche. Von der Hitze schläfrig haben sie sich im Sand zwischen dem rauschenden Schilf ausgestreckt. Er sieht noch, wie er die Flasche Wein in den Fluss steckt, sodass nur ihr Hals herausragt. Er hat Jacke und Schlips ausgezogen. Marcel hat Schuhe und Strümpfe abgestreift. Nachdem sie ins Wasser gewartet war und versucht hatte, ihn nass zu spritzen, hat sie sich neben ihm ausgestreckt. Verdient dieses Bild einen Platz in meinem Gedächtnis? Auf dem Rücken liegend, an einem Grashalm kauend, hat er in den blauen Himmel geblickt, an dem bisweilen ein Vogelschwarm flog. Sie haben lange fast reglos dagelegen. Wie manche Insekten, die sich paaren. Die Sonne auf meinem Rücken, das Plätschern des Wassers, das leise Rauschen des Schilfs, der Geruch von Speichel und Samen. Das ist alles. Danach haben sie die Flasche ausgetrunken. Sie wollten sich wieder so ausstrecken, diesen Zustand der Gnade wiederfinden. Der Zauber war dahin. Eine Stunde vollkommenen Glücks. Lag es am Licht? Es ist weniger das Licht als eine Harmonie mit der Welt, eine Art Verschmelzung. Eine solche Verschmelzung, allerdings ohne Erotik, hat er nur noch einmal erfahren, als er zum ersten Mal ans Mittelmeer fuhr. Eine neue Sonne, eine neue Wärme, der Duft der Eukalyptusbäume, das Zirpen der Grillen, die Palmen. Nichts von dem, was er seither erlebt hat, gleicht der Intensität dieses Glücks. Es ist seine Entdeckung der Welt. Einer strahlenden Welt ohne Grenzen. Mit lebhaften Klängen und hinreißenden Farben. Er ist wie ein Kind gelaufen. Aber als Kind hat er nie diese Freude an sich selbst erlebt. Er ist ins Wasser gegangen. Der von den Wellen bewegte Sandgrund glich goldenem Moiré. Ein ganzes Orchester erklang in seinen Ohren, aus dem immer wieder die triumphierenden Töne von Zimbeln herausschallten. Was schreibe ich heute Abend in mein Notizbuch? Loire? Pokerol? Beide Male. Wasser. Sonne. Wärme. Neue Gerüche. Beide Male auch eine unerklärliche Panik und eine bedrückte Rückkehr. Vielleicht würde ein Wort für beides reichen. Unschuld. Genügt das zweimal in einem Leben? Es ist der berühmte 8. Tag. Die ersten 7 Tage sind die schlimmsten. Vom 8. Tag an werden die Fortschritte sichtbarer. Er hat sich von diesem 8. Tag eine fast erschreckende Vorstellung gemacht, als würde sich alles schlagartig ändern. Josepha hat sich schon am frühen Morgen förmlich von ihm verabschiedet und ihm die Hand gegeben, was ihn beunruhigte. Damals, zu Beginn in Paris, ist er häufig ins Moulin Rouge gegangen. Er liebte die Lichter und das fröhliche Gewimmel, das Geräusch trappelnder Füße auf der Tanzfläche. Stundenlang konnte er an seinem Tischchen sitzen und Menschen beobachten. Um 22:30 verkündete ein Trommelwirbel den Beginn der Vorstellung. Die Cancan-Tänzerinnen stürmten auf die Bühne. Wie viele waren es? 20? Und jede trug ein Kleid in einer anderen Farbe. Die grüne war Marcel. Ein mageres, anämisches Wesen, deren Nummer die einfachste, am wenigsten Applaus bekam. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich die rote mit den sinnlichen Lippen vorgezogen? Na, wohl kaum. Sie hätte ihm Angst gemacht. Abend für Abend hat er der grünen Tänzerin mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Mitleid zugesehen. War ich in sie verliebt oder in die Lichter des Moulin Rouge? Die zweite Vermutung scheint ihm im Rückblick der Wahrheit näher zu kommen. So hat er die Lichter, das Moulin Rouge und eine gewisse Armut geheiratet, die ihm das Bewusstsein seiner Verantwortung und seiner Überlegenheit gaben. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Fühlen Sie sich in Form? Wir werden jetzt die Temperatur messen und ich bin fast sicher, es ist das letzte Mal. Er hat es vorausgesehen. Erst ist der Glukosetropf verschwunden, dann gab es nur noch eine Spritze am Tag. Nun hört es mit dem Fiebermessen auf. 36,8, Puls 70, alles bestens. Sie haben noch Zeit, Ihren Orangensaft zu trinken, ehe der Friseur kommt. Wissen Sie, dass Ihr Rasierapparat im Schrank liegt? Wenn Sie wollen, können Sie versuchen, sich mit der linken Hand selbst zu rasieren. Es ist nur eine Frage der Gewohnheit. Mademoiselle Blanche holt aus dem Schrank seinen Morgenrock heraus, stellt seine Pantoffeln vor das Bett, geht hinaus und kommt mit einem Pfleger wieder. Was soll das denn? Hat der Professor Ihnen gestern nicht gesagt, dass Sie heute ein paar Minuten aufstehen sollen? Der Pfleger legt ihm seinen muskulösen Arm um die Schultern. Mademoiselle Blanche hilft dabei, ihn zu stützen, und schon steht er auf dem Fußboden. Nur Mut, nicht aufgeben. Sie werden nicht hinfallen. Verlegen Sie Ihr ganzes Gewicht auf beide Beine. Ein Rollstuhl wird hereingeschoben. Ah, hahaha. Das also ist Ihre Überraschung. Die großartige Veränderung am 8. Tag. Er wagt nicht, sich seine Bestürzung anmerken zu lassen. Sind Sie nicht froh, aus Ihrem Bett herauszukommen? Sie blickt ihn fast flehentlich an. Ich war so sicher, dass... Er dankt ihr mit einem Blick und tut so, als betrachtete er den Hof. Sie werden sich rasch daran gewöhnen. Der Notizkalender ist in grau-grünes Kunstleder gebunden. Sofort hat er die Seite vom Dienstag aufgeschlagen, seinem ersten Tag im Bicêtre, und das Datum mit einem roten Kreuz versehen. Ebenso die folgenden Tage inklusive dem heutigen. An diesen Tagen ist so viel geschehen, dass er lieber nichts in den Notizkalender schreibt. Auch der 8. Tag ist randvoll mit Ereignissen, trotzdem wird er ihn nachher in 4 Wörtern zusammenfassen. Und doch. Sie leben. Nach kurzem Nachdenken wird er lächelnd hinzufügen: Pfeife. Deine Frau macht sich Sorgen. Sie meint, die Atmosphäre im Krankenhaus bedrückt dich. Schweigen? Du willst auch unsere Freunde nicht sehen? Nein. Sie rufen mich immer wieder an. Ich möchte lieber alleine sein. Das hat er Besson d'Argolet heute Morgen bei der Visite gesagt. Es strengt ihn an, zu sprechen. Er hat sein Möglichstes getan, damit Besson befriedigt davongehen konnte und sich wieder in die Betrachtung des Hofes versenkt, der ihn fasziniert. Er ist viel größer, als ich gedacht habe. Die alten Männer, die er früher nur von Weitem sah, wenn er auf der Nationalstraße 7 vorbeifuhr, tragen dicke, graublaue Anzüge mit einem Streifen in der Hosennaht, und wie beim Militär zur Unterscheidung der Regimenter haben diese Streifen verschiedene Farben. Sie bewegen sich schleichend oder verharren reglos. Sie sprechen nicht miteinander und rauchen Pfeife. Jeder ist in sich verschlossen. Verschlossen in sich selbst. Es sind keine Kranken. Mademoiselle Blanche nennt sie unsere Alterchen. Viele rauchen Pfeife, wie die alten Fischer in Fécamp. Haben Sie nie geraucht? Doch. Zigaretten? Mit 16, Pfeife. Dann in Paris, Zigaretten. Vor 3 Jahren, als es hieß, man könne dadurch Lungenkrebs bekommen, habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Die Männer da draußen haben alle die 60 überschritten. Manche ziehen ein Bein nach, andere gehen abgehackt. Sie haben Jahrzehnte gearbeitet. Sie gehören zu denen, die man auf Baugerüsten oder aus Kanalöffnungen auftauchen sieht, die Fahrscheine abknipsen, Kisten und Säcke schleppen. Ist sein Vater nicht auch einer von ihnen? Wie er in Fécamp dahin vegetiert, stundenlang auf die Belohnung wartet, seine 2 Gläser Rotwein am Abend? Und doch, er lebt. Auch die da draußen. Sie leben. Sie leben. Das ist die Entdeckung, die er soeben gemacht hat und über die seine Freunde lächeln würden. Ihm macht sie ein schlechtes Gewissen, das Verlangen, jemanden um Verzeihung zu bitten. Aber wen? Gehört er nicht von Rechts wegen zu jener Welt? Er ist in ihr geboren. In ihr hat er mehr oder weniger zu leben gelernt. Dann hat er sie verraten. Er lebt im luxuriösesten und unpersönlichsten Hotel in Paris. Wenn dort nachts ein Arzt gerufen wird, dann weil ein Gast zu viel Champagner oder Whisky getrunken hat. Die Alterchen von Mademoiselle Blanche sitzen immer noch auf ihrer Bank, starren ins Leere und ziehen hin und wieder an ihrer Pfeife. Können Sie mir eine Pfeife besorgen? Jetzt gleich. Sie hat sich einen Mantel über ihre Schwesterntracht geworfen und ist gegangen. Er döst, ist weder traurig noch heiter, weder zuversichtlich noch verzweifelt. Es ist der merkwürdigste Tag, seit er im Krankenhaus ist. Lina hat nicht angerufen. Sie hat bestimmt eine Freundin oder einen Freund gefunden, der ihr Gesellschaft leistet. Einmal im Monat denkt sie an Selbstmord. Auch er hat schon daran gedacht. Doch die Aussicht hat ihn nicht bedrückt, sondern getröstet. Aber hier auf dem Hof und in all den dämmerigen Zimmern, da leben sie. Kann das sein, dass das alles nichts zu bedeuten hat? Im grauen Notizkalender erwähnt er die beiden Besuche, die er empfangen hat, nicht. Als sollten sie keine Spuren hinterlassen. Zuerst kam Colette, seine Tochter. Sie hatten sich nie etwas zu sagen und sprechen miteinander wie Fremde. Diesmal haben sie sich vor allem angesehen, ohne ihre Neugier zu verbergen. Und Colette wirkte auf ihn plötzlich weniger hässlich. Danach kam Hélène Portal. Guten Tag, René. Ich möchte Ihnen gleich sagen, ich habe Professor Besson um Erlaubnis gebeten. Sie ist eine der elegantesten Frauen von Paris. In der Redaktion nennt sie ihn Chef. Schon seit Jahren haben Sie kein Liebesverhältnis mehr. Ihre innere Verfassung ist nicht sehr gut, wie? Ich langweile mich nicht. Und Lina? Sie hat sich erkältet und zu Bett gelegt. War sie hier? Einmal. Schätzen Sie es nicht, wenn Sie besucht werden? Nein. Auch nicht von mir? Genieren Sie sich nicht. Ich bin erwachsen genug, um die Wahrheit zu ertragen. Er beobachtet sie verstohlen, in der Hoffnung, etwas zu entdecken. Sind Sie fertig? Ist das Bild im Kasten? Hélène hat vermutlich den größten Platz in seinem Leben eingenommen. Und trotzdem kommt er sich ihr gegenüber wie ein Fremder vor. Warum ist keine Spur von Intimität geblieben? Nur so etwas wie Freundschaft, Vertrauen, das Fehlen von Scham. Denn vor ihr schämt er sich nicht, gelähmt zu sein. Damals hat es lang gedauert, bis er sich in sie verliebte und nicht mehr nur als Kollegin behandelte. Müssen wir uns wirklich schon trennen? Das kommt darauf an. Worauf? Darauf, was Sie im Sinn haben. Wenn es Ihnen gelingt, es nicht wichtig zu nehmen, bin ich einverstanden. Andernfalls, mein lieber René, sage ich nein. Der Krieg führte sie enger zusammen. Da Wohnungen knapp waren, haben sie eine Weile miteinander gelebt. Sie ist Jüdin und er sorgte sich um sie. Was hindert sie daran, mich zu heiraten? Ich liebe sie nicht. Wie sieht sie mich? Sie war bereit, mein Bett zu teilen, hat es aber abgelehnt, mein Leben zu teilen. Von den drei Frauen, die er in seinem Leben geliebt hatte, war sie die einzige, die ihn verstanden hat. Zweimal in seinem Leben hat er sich im Einklang mit der Natur gefühlt. Zweimal war er von ihr durchdrungen, ein Teil von ihr. Beide Male bekam er Panik. Ist es das, was Hélène damals verstanden hat? Auf Wiedersehen, mein kleiner René. Er ist 54 Jahre alt. Und wenn er heute Abend einschläft, wird er sich fragen, ob man jemals erwachsen wird. Oh. Ah. Mogra liegt nackt und wehrlos auf seinem Bett, während Lyons harte Hände ihn kneten. Sein Schweiß ist widerlich. Er hasst nicht nur Leon, sondern alle Männer, die so ähnlich sind. Vollmänner, wie er sie nennt, die immer ihr Geschlechtsteil zu schwenken scheinen. Er hat andere nie um ihre Intelligenz oder Geschicklichkeit beneidet. Was er ihnen neidet, sind ihre Muskeln und ihre Männlichkeit. Das ist die Wahrheit. Und er sieht ihr nicht gern ins Auge. Schlecht gelaunt hat er sich gerecht. Nicht an Leon, sondern an Mademoiselle Blanche. Sie hat mich ihm ausgeliefert. Nach der Massage haben beide ihn in seinen Rollstuhl gesetzt. Mogras linke Hand befand sich ganz nah am Busen der Schwester, außerhalb von Leons Blickfeld. Da hat er zynisch und böse in Mademoiselles Busen gegriffen und ihn so stark gedrückt, wie er nur konnte. Sie hat nicht mit der Wimper gezuckt. Es gibt eine Gruppe jenseits der Tür, so wie es eine andere Gruppe jenseits vom Hof gibt. Er beobachtet sie beide von fern, aus dem Verborgenen, ohne dazuzugehören. Ist es nicht das Bedürfnis eines jeden Menschen, einer Gemeinschaft zuzugehören? Wenn sein Vater es sich angewöhnt hatte, jeden Tag zur gleichen Stunde ins Café zu gehen, dann nicht nur um etwas zu trinken, sondern um seinen Platz unter den anderen zu haben. Es wurde auf ihn gewartet, bevor man mit dem Spiel begann. Auch im Grand Vefour bilden sie eine Gruppe. Vielleicht ist es gar keine Eitelkeit oder Ruhmsucht, warum Besson so vielen Komitees vorsitzt. Ein Brief für Sie, Monsieur Mogras. Danke. René, ich weiß weder ein noch aus. Ich bin so unglücklich wie nie zuvor. Ich brauche dich. Ich flehe dich an. Lass von dir hören. Ich liebe dich, René. Lina. Ist sie noch bettlägerig? Er ist es doch, der fast gestorben wäre. Das ist typisch für Lina. Sie hat sich nie für etwas interessiert, das nicht sie selbst betraf. Man muss sich um sie kümmern. Das Leben macht ihr Angst. Das Alleinsein macht ihr Angst. Auch die Menschen machen ihr Angst. Leute, die sie nicht kennt und Leute, die sie allzu gut kennt. Und weil sie Angst hat, trinkt und redet sie. Versucht, sich davon zu überzeugen, dass sie existiert. Und Sie sind schon lange mit ihr verheiratet? Nächsten Monat sind es 8 Jahre. War sie damals schon so? Fast. Nur, dass sie noch nicht trank. Wo haben Sie sie kennengelernt? Auf einem Flur beim französischen Fernsehen. Es wurden Nebendarstellerinnen für ein Fernsehspiel gesucht. Was hat seine Aufmerksamkeit erregt? Ihr kläglicher oder trauriger Anblick? Sie machte einen ärmlichen, rührenden Eindruck und schien am Ende zu sein. Bei ihrem ersten Treffen war er unübersehbar nervös. Sie begehren mich. Geben Sie es zu. Die Geschichten, die sie ihm nach und nach über ihr Leben erzählte, waren allesamt gelogen. Warum haben Sie diese Geschichten erfunden? Damit Sie sich für mich interessieren. Nie hat sich jemand für mich interessiert, außer meiner Mutter. Ich zähle nicht. Es ist, als würde ich nicht existieren. Wäre ich nur nicht geboren. Sie war wirklich unglücklich, selbst wenn sie Theater spielte. Hat er sie beschützen wollen? Hat er ihr gegenüber eine Verantwortung gespürt? Ich kann nicht mehr ohne sie sein. Das Drama ihrer 8-jährigen Ehe war vielleicht, dass sie ebenso viel Zuwendung braucht wie er. Hat sie ihm nicht immer wieder gesagt, dass es sie nach Zärtlichkeit verlangt? Er hat ihr alles Übrige gegeben. Seinen Namen, Kleider, Pelze, Schmuck. Er hat ihr die Liebe gegeben, derer er fähig ist. Nachsicht und Mitleid, was sie besonders wütend macht. Manchmal scheint es, als ob sie auf etwas warte. Worauf wartet sie? Wenn es Worte sind. Er findet sie nicht. Sie haben sich Mühe gegeben. Alle beide. Er dachte, er könne irgendeine Art Haustier aus ihr machen. Stattdessen hat er sein Leben mit einem Menschen verbunden, der sich gar nichts sagen lässt. Lina möchte, dass ich glücklich bin. Er ist fast sicher, dass sie ihn liebt und bereit wäre, für ihn zu sterben. Sterben, aber nicht leben. Entschuldige, dass ich dich behelligt habe. Du willst mich also doch noch sehen? Wie geht es dir? Setz dich. Darf ich rauchen? Sie raucht so hektisch, dass es aussieht, als zerbeiße sie ihre Zigarette. Lass mich dich ansehen. Du bist ruhig. Du scheinst mir nicht böse zu sein. Gleich fängt sie an zu weinen. Ich brauch dich so sehr, René. Und ich war so sicher, dass du mich nicht sehen willst. Es ist so dumm. Ich weiß nicht immer, wie es gekommen ist. Wie immer bei Marie an, wurde viel getrunken und ich war aufgebracht, weil ich das Gefühl hatte, dass man sich über mich lustig macht. Er blickt sie wie gebannt an. Sie und ich. Es lässt sich schwer genauer sagen. Wir haben unbewusst unseren Platz gesucht. Er scheint den seinen gefunden zu haben. Alle sind davon überzeugt. Dann habe ich mich splitternackt ausgezogen, weil Jean-Luc mich herausgefordert hat. Und dann... Nein, nein. Du musst es wissen. Jean-Luc hat mich auf seiner Schulter getragen und die anderen sind uns mit Kerzenleuchtern gefolgt. Ja, ja, ja, ich weiß, weiß. Psch, psch, psch, denk nicht mehr dran. Psch. Sie weint und weint, die Hand auf ihrem Kopf. Starrt er auf die Wand, von der die Farbe abblättert. Es gibt immer mehr leere Seiten. Er muss glauben, dass die neue Phase seinem einstigen Leben zu gleichen beginnt. Denn es vergehen Tage ohne Bedeutung, ohne Geschmack, ohne Geruch. Trotzdem zeichnet er ein kleines rotes Kreuz neben jedes Datum. Und auf fast allen halben Seiten steht ein schwarzer Buchstabe. L. L. Er steht für Lina. Bleibt es dabei oder ist es nur ein Versuch? Sie kommt jeden Nachmittag pünktlich um 3. Ich beklage mich nicht, René. Ich gebe zu, ich bin an allem schuld. Nur eine Frage möchte ich dir stellen. Hast du jemals wirklich mit mir gesprochen? Ich bin dumm, das stimmt. Sie bemühen sich, beide. Tage vergehen immer schneller. Besson kommt nur noch selten zu ihm hereingeschneit. Audouard beobachtet ihn weiter, wie er die Entwicklung einer Bakterienkultur im Labor beobachten würde. Mademoiselle Blanche lässt ihn immer öfter allein. Es gelingt ihm jetzt, das rechte Bein zu belasten und die Finger der rechten Hand zu bewegen. Er hört vielen Geschichten zu, ohne daraus Schlüsse zu ziehen. Das alles wird sich irgendwann zu einem zusammenhängenden Bild fügen. Dann werde ich endlich verstehen. Aber was? Was suche ich? Ist es nicht zu spät? Der 26. Februar sollte ein großer Tag werden. Er wurde mit seinem Rollstuhl in den Hof gebracht. Das Gebäude, in das er dann geführt wird, sieht aus wie eine Turnhalle. Hier finden die weiteren Maßnahmen zur Wiederherstellung statt. Vor der Tür sitzt eine Schwester an einem Tisch und macht bei jedem, der kommt, ein Kreuz auf ihrer Liste. Dachte er, er würde diese Maßnahmen als Privatpatient erfahren? Die meisten der Patienten kamen aus einfachen oder ärmlichen Verhältnissen. Zu ihnen hatte er schon lange jeden Kontakt verloren. Man führt ihn zu einem großen Holzrad, das er mit einer Kurbel drehen muss. Sie sich ruhig an. Hier stellt er keine Ausnahme dar. Hier wird nicht unterschieden zwischen Privat- und Kassenpatienten. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Hier ist er nicht an seinem Platz. Hier ist er der Eindringling. Sein Platz ist auch nicht im Georges Saint. Aber wo dann? Manchmal denkt er mit Wehmut an die Rue des Dames. Die Freude, an der Theke was zu essen, einen Kaffee Crème zu trinken. Aber als er in der Rue des Dames lebte, träumte er nur davon wegzukommen. Wann verliert man den Sinn für Gerüche, Klänge, aufbrechende Knospen? Er kann bei seiner eigenen Zeitung nicht mehr als Redakteur arbeiten. Er kann als Chef auch nicht mehr das Leben seiner Angestellten führen. Krebssuppe Nantua. Lachsröllchen mit Austern, Pastete mit Kalbsbries, grüner Salat mit Trüffeln, Eisbombe Royal. Renés Freunde, die sich jeden Dienstag im Grand Vefour treffen, wollten seinen Genesungswillen stärken und haben ihm die letzte Menükarte geschickt, die er beschämt in kleine Stücke riss. Und trotzdem wird Lina jeden Nachmittag von einem livrierten Chauffeur im Bentley zu ihm gefahren. Und im Bentley wird er selbst das Bicêtre verlassen. Es ist Dienstag, der 6. März, und er ist schon mehr als einen Monat hier. Es gibt immer mehr leere Seiten in seinem Notizkalender. Lina ist mit Marie-Anne für einige Tage in Cannes. Wenn sie gegen Mittag aufwacht, mit schwerem Kopf und pappigem Mund, kommen ihr denn ähnliche Bilder in den Sinn wie mir in den ersten Tagen hier? Denkt sie an die Orte ihrer Kindheit, so wie ich an Fécamp? Jeder hat sein Fécamp. Seine harten, trostlosen Bilder in Schwarz-Weiß. Am 10. April hat er geschrieben, jeder eines. Wieder ein Eintrag, den er in den nächsten Monaten nicht mehr verstehen wird. Ich muss sie nehmen, wie sie ist. Eines Nachmittags, als sie bei ihm sitzt, bittet er sie, hilf mir aufstehen. Es ist das erste Mal und sie kann es kaum fassen. Er lässt sich von ihr zum Bett führen. Komm. Du willst? Sie blickt zur Tür, die weder Schloss noch Riegel hat. Soll ich mich ausziehen? Nur den Schlüpfer. Er hatte nicht erwartet, sie damit glücklich zu machen. Vielleicht wird es wieder zwischen ihm und Lina. Wer weiß. Er wird das Krankenhaus in der Ferienzeit verlassen. Schon jetzt zählt er wie ein Gefangener die Tage. Er ist schon halb fort. Selbst sein Zimmer, angefüllt mit persönlichen Dingen, gehört nicht mehr ganz zum Krankenhaus. Eine Zeit lang hat er unbeweglich in seinem Bett liegend den Geräuschen auf dem Flur gelauscht und dem Klang der Glocken. Er hat sich den Alten, die ihre Pfeifen auf den Bänken im Hof rauchen, sehr nahe gefühlt. Jetzt betrachtet er sie nur noch mit zerstreutem Blick und seine Pfeife liegt in einer Schublade. Er ist ungeduldig. Werde ich es noch können? Leben wie die anderen? Selbst wenn er kaum Antworten weiß, hat er sich Fragen gestellt. Vielleicht zu viele Fragen. Er wird sie weiter in sich tragen. Waren sie nicht immer schon da? Lina ist bei ihm, hört ihm zu und wartet. Natürlich werde ich zärtlich sein. Wenn es mir doch nur möglich wäre. Ach, nichts da. Man tut, was man tun muss. Man tut, was man tun kann. Eines Tages wird er seinen Vater in Fécamp besuchen. Zusammen mit Lina. Die Glocken von Bicêtre. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Georges Simenon. Aus dem Französischen von Hans-Jürgen Wille, Barbara Klau, Miriam Madlung. Bearbeitung Susanne Hoffmann. Die Rollen und ihre Darsteller: René Mogra, Christoph Müller. Blanche, Sonja Beiswenger. Lina, Marina Galitsch. Hélène, Maria Hartmann. Audouard, Thilo Werner. Besson d'Argoulet, Stefan Schad. In weiteren Rollen: Jörg Dippe, Konstantin Graudus, Lisa Hagmeister, Anne Moll, Tim Porath, Erik Scheffler, Wolf-Dietrich Sprenger, Bettina Stucki oder Thormeyer. Komposition: Peter Ewald. Technische Realisation: Manuel Glowschewski und Nicole Grauel. Regieassistenz: Simon Hastreiter. Regie: Christine Nagel. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2020.